dich an vom Anfang gedacht. Bist das Wahnsinn und Mann aus deinem Brust, das Wunsch dir zu besuchen. Tschüss, das war Mann. Von zweien erkannt, ist der gar süße Geist ganz gleich untrennbar. Sie treiben nur ein. Weißt du ihr Wesen? Nein. Das weiß ich selbst am besten. Die Verbindung der drei bringt tiefes Erschrecken. Diesen Kreisel verstanden und begriffen. Hier ist eine tiefe Unruhe. Schaffen wird, der Zeit, den Form, den Ort. Der Wunderring ist Ursprung, ganz unbewegt sein Punkt. Das Punkt des Bergs, Versteigung im Berg, Vernünftigkeit. Der Weg trägt sich in einem gegenwärtigen Wüste. Thank you. Grazie a tutti.